Hi, ich bin Christine, ich bin 22 Jahre alt und bin seit 2018 beim Albrecht, habe also schon einiges miterlebt, auch durch die Corona-Pandemie und ja, habe jetzt diese Ausgabe einen Artikel geschrieben und bin heute hier zu Gast. Worum geht's in dem Artikel, den du geschrieben hast? Ja, ich habe mich so ein bisschen, ich sag mal, neben dem ganzen Unikram in der letzten Zeit auch viel mit dem Bewerbungsschreiben beschäftigt, weil ich halt mir überlege, was ich nach dem Studium machen möchte, weil ich das bald abschließe. Also ich finde, man denkt immer, ach, ich klatsche da schnell mal meinen Lebenslauf hin und mache ein kurzes Anschreiben, ist ja nur eine Seite. Aber mich hat das doch ganz schön viel Zeit gekostet, weil ich dann doch über jeden Satz nochmal dreimal nachgedacht habe oder das geändert habe. Wahrscheinlich auch irgendeine Situation, in die viele andere Studierende auch kommen, gerade wenn man gegen Ende vom Studium rausgeht. Du studierst Politik und Soziologie. Genau. Und hast dich auf Volontariate beworben. Und schreibst gleichzeitig für den Albrecht. Ja, genau. Das waren halt nochmal so zwei Faktoren. Das hat mich halt noch mehr unter Druck gesetzt, weil ich halt dachte, okay, die Leute, die sich das jetzt durchlesen, die denken halt auch wirklich, ich kann richtig gut schreiben, da muss jeder Satz sitzen. Und in welchem Ressort bist du im Albrecht? Ja, es ist eigentlich immer unterschiedlich. Ich war ein Jahr lang Ressortleiterin in der Hochschule und habe dann natürlich auch da vermehrt Artikel geschrieben. Wenn da mal jetzt ein Artikel gefehlt hat, habe ich mir dann noch was überlegt, was man da machen könnte. Und sonst ist es eigentlich breit gemischt. Aber ich habe eigentlich auch die letzten Jahre mich nicht nur auf das Schreiben fokussiert beim Albrecht, sondern auch andere Tätigkeiten übernommen. Also man kann ja bei uns auch ganz viel anderes machen. Zum Beispiel haben wir ein Lektoratsteam, die sich halt jeden Monat die Artikel nochmal durchlesen und prüfen, ob alles von der Grammatik, von der Rechtschreibung stimmt. Und da gehöre ich zum Beispiel zu. Oder ja, seit Anfang des Jahres übernehme ich auch die Leitung der Distribution. Also bin sozusagen dafür verantwortlich, dass die Zeitung überhaupt auf dem Campus auch verteilt wird. Das hatten wir natürlich die letzten zwei Jahre ja gar nicht auf dem Plan, weil es halt online war alles. Jetzt braucht ihr nur noch einen Zeitungsständer in der Mensa 1. Ja, da sind wir noch dran. Also falls da jemanden kennt, wir wären sehr dankbar. Ja, okay, vielleicht findet sich ja jemand. Und du warst jetzt, wenn wir einen Monat zurückgehen, auch bei der Landtagswahl dabei, bei der Jugendpresse SH, zusammen mit Mirjam und Aileen, glaube ich, die waren auch vom Albrecht dabei. Ja, genau. Willst du ein bisschen darüber was erzählen, wie das war, wie du darauf gekommen bist, da mitzumachen? Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich davon erfahren, weil Aileen das in die WhatsApp-Gruppe gestellt hat und so einen Link einfach, hey, wer Bock hat mitzumachen, ich bin auch dabei. Und ja, es ging tatsächlich darum, dass die Jugendpresse eine Redaktion gestellt hat zur Landtagswahl. Und das Bewerbungsverfahren war halt mega easy, also man musste einfach nur kurz was ausfüllen und dann war man, also hatte man sich schon beworben und dann wurde ich tatsächlich auch genommen. Das hat mich mega gefreut. Also auch eine Sache, wo man leichter dabei sein kann mit einem Bewerbungsschreiben. Absolut, also man musste noch nicht mal irgendwelche Zeugnisse oder so hochladen, man musste einfach nur seine eigene Motivation darlegen kurz. Und das war super einfach und hat natürlich auch im Endeffekt mega viel Erfahrung gebracht. Also wir waren von Donnerstag bis Montag ein Redaktionsteam quasi, was sich zusammengestellt hat aus ganz vielen Studierenden aus unterschiedlichen Orten und konnten da quasi unsere redaktionellen Erfahrungen nochmal auf einem ganz anderen Niveau ausprobieren, halt direkt mit PolitikerInnen sprechen auch. Ich finde, dann fühlt man so, oh, jetzt hat es alles eine Bedeutung, was ich mache. Ja, total. Also ich finde auch, dass man halt mega die coolen Chancen bekommt, dass es gar nicht so schwer ist. Zum Beispiel durfte ich mit Christian Lindner mich auch unterhalten. Und ich dachte immer so, boah, an so einen krassen Politiker kommt man halt eh nicht ran. Aber im Endeffekt war es gar nicht so einfach. Einfach mal nachfragen, die Pressestellenleitung, ob man kurz mit denen sprechen darf. Und dann ist das meistens gar nicht so schwierig. Auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und vielleicht kann man es ja dann später benutzen, um dann doch noch ein Volontariat zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe den Artikel ja auch geschrieben, als ich meine erste Bewerbung geschrieben habe. Und seitdem habe ich natürlich ein paar mehr geschrieben, wo es dann auch einfacher wurde. Und mittlerweile habe ich auch eine Zusage bekommen bei einem Volontariat.